Praise the Lord. Hallelujah. The period we are now is a special period. Die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist eine besondere Zeit. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Christmas. Weihnachten. You know our previous message. Unsere vergangenen Predigten. That is train a child the way that child should go. In denen wir darüber gesprochen haben, wie wir unsere Kinder erziehen. But now we want to talk about Christmas. Und jetzt möchten wir über Weihnachten sprechen. Because we have to know what it is all about. Aber wir sollten wissen, worum es da geht. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. The birth of Christ. Die Geburt von Christus. It was not a natural birth. Es war keine natürliche Geburt. A supernatural birth. Aber eine übernatürliche Geburt. Amen. The Holy Spirit conceived Jesus. Der Heilige Geist hat Jesus hervorgebracht. Praise the Lord. Halleluja. And Christmas is not about the name. Und an Weihnachten geht es nicht um den Namen. You know, people argue about the name. Why the name? Why Christmas? You know, Leute, it's not about the name. Es geht nicht um den Forget Namen. About the name. Vergiss den Namen der Feierlichkeit. It is not about even the day. Es geht noch nicht mal um den Tag. Is somebody getting it? It's not about 24, 25. Some, you know, the people have, you know, they want to argue the day. Es geht nicht darum, an welchem Tag das passiert ist, weil viele Leute diskutieren darüber, dass es nicht an dieser Zeit sein kann, als er geboren wurde. We have to know that he was born. Das, was wichtig ist, ist, dass er geboren that ist. Amen. To know. Amen. Das, that he is born. Er ist geboren. That he came here for you and me. Dass er hier hingekommen ist. Dass er hier hingekommen ist für dich und mich. It's not about December 25th or 24th. Es geht nicht um, ob es 24 oder 25 ist. It is about Christ is born. Sondern dass Christus geboren ist. Amen. Somebody getting it. Amen. And we thank God that even we will have a day. That we can, you know, for the world to remember, to be able to know that something really happened. Und wir danken Gott, dass es einen Tag gibt, an dem sich die ganze Menschheit daran erinnert. You know, some don't celebrate Christmas. Einige Leute feiern Weihnachten nicht. You know, because they believe that it's for, I don't even know, there's something, idol worship or whatever. Weil sie sagen, dass es ein heidnisches Fest ist. You know, we celebrate our birthday. Und wir feiern beispielsweise unsere Geburtstage. We should be able to celebrate Christ. Deswegen sollen wir auch Christus feiern. Amen. Amen. In fact, every day should be celebrating the birth of Christ for jeden us. Jeden Tag sollten wir die Geburt von Christus feiern. You cannot doubt it that he came to this world. Denn du kannst nicht anzweifeln, dass er in diese Welt geboren that ist. That he was born into this dass world. Er in diese Welt geboren ist. That should be your celebration. Das ist deine Feierlichkeit. Amen. Don't argue with people. Diskutiere nicht mit Menschen. I hate arguments. Ich hasse Diskussionen. Amen. I don't tell you the truth. Ich sage dir die Wahrheit. That the Lord revealed to me. Die der Herr mir offenbart hat. You know, if you believe or not, it's your business. Ob du das glaubst oder nicht, ist deine Sache. You have the right to go to hell. Du hast das Recht, in die Hölle zu gehen. You have the right to choose heaven. Du hast das Recht, dich für den Himmel you zu entscheiden. You have the right to believe Jesus. Du hast das Recht, an Jesus zu you glauben. You have the right to reject him. Du hast auch das Recht, Jesus zu verweigern. It is between you and him. Es ist zwischen dir und ihm. But I will give you what he gave me to give you. Aber ich werde dir dennoch das weitergeben, was ich von ihm bekommen habe. Praise the Lord. Hallelujah. You know, some can argue a lot. Viele können diskutieren. Religion argue a lot. Religiöse Menschen diskutieren. Amen. And I say, if I don't want to preach the truth to them, I'm finding it difficult because I don't like any argument. Deswegen fällt es mir manchmal schwer, ihnen die Wahrheit zu geben, weil ich nicht mit ihnen diskutieren möchte. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Christmas is about a person. An Weihnachten geht es halt um eine Person. It is about God. Es geht um Gott. It is about our Father. Es geht um unseren Vater. Praise the Lord. Halleluja. And it is also about the fall of Satan. Und es geht That's auch, Christmas. Es geht auch um den Fall von Satan. Christmas is about the fall of Satan. Es geht auch um den Fall von Satan. You know when Satan deceived Eve. Als der Satan Eva betrogen hat. You know, he thought it was over. Dachte er, es ist vorbei. It is never over until God says it is over. Es ist niemals vorbei, erst wenn Gott is sagt, somebody es ist getting it? You know, Eve was deceived. Eva wurde betrogen. And Satan thought that he has won. He's never a winner. Der Teufel dachte, er hätte bei Eva gewonnen, aber er ist niemals ein Gewinner. Er bleibt ein Verlierer. Amen. Is somebody getting it? He forgot that God can still speak. Er hat vergessen, dass Gott immer noch sprechen kann. You know, once he speak, something happen. Denn wenn er spricht, passiert etwas. Amen. Praise the Lord. For God to be born into this world. Dass Gott in diese Welt geboren ist. It means the fall of Satan. Das ist der Fall von Satan. Amen. You know, natural people can be born into this world. Natürliche Leute werden jeden Tag auf diese Welt geboren. But the birth of Christ, Christmas. Aber die Geburt von Christus. Is the birth of God. Ist die Geburt von Gott. If somebody gets in it. You know, Revelation 12. Quickly, let us go to Revelation 12. Offenbarung 12. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Revelation 12. Offenbarung 12. Amen. Amen. We quickly read from 7 to 12. 7 bis 12. It says, and there was war in heaven. We are going to read now the fall of Satan. Wir lesen jetzt über den Fall von Satan. Amen. Amen. You know, Satan demanded worship. Der Satan wollte angebeten werden. He wanted to be worshipped. Er wollte like God. Angebeten werden wie Gott. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. And the dragon fought and his angels. Amen. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Please. I will say this again. Ich werde es noch mal sagen. Read Ezekiel 28. Lest euch bitte Ezekiel 28 durch. It will help you to know the fall of Satan. Das, da wird noch mal ganz genau erklärt, wie der Teufel how powerful he was before the fall. Und gezeigt, wie kraftvoll der Teufel war. He was so close to God. Er war Gott so nah. He was called Angel Lucifer. Er hieß Engel Lucifer. And he was one of the cherub. Und er war einer der Erzengel. Amen. Cherub means guardian, guiding angel. Das sind schützende Engel. He was so close to God. Er war Gott so nah. He was very, very close. Er war sehr nah. And he was, you know, God created him with a lot of power. Und Gott hat ihn mit sehr viel Kraft erschaffen. He was ordained. Er wurde gesalbt. He was anointed. Er war gesalbt. He was anointed angel. Er war gesalbt, ein gesalbter Engel. Is somebody getting it? That you are anointed does not mean you cannot fall. Aber nur weil du gesalbt bist, heißt das nicht, dass du nicht fallen kannst. If your focus is not Christ, you will fall. Wenn dein Fokus nicht auf Christus liegt, wirst du fallen. Somebody getting it. Satan was anointed. Der Teufel war gesalbt. That's Lucifer. Engel Lucifer. Amen. Mm-hmm. And he was controlling a lot of angels. Und er hatte sehr viel Macht über andere untere Engel. You know, it's like Angel Michael. So wie Engel Michael. Angel Gabriel. Oder Engel Gabriel. Then, Lucifer. Dann Engel Lucifer. All these angels, they are special angels. Besondere Engel. They are so close to God. Die sind Gott sehr nah. They are angels, they are cherub. Das sind Erzengel. And they have other angels under them. Und sie haben andere Unterengel. That they control. Die sie kontrollieren. And that's why once they fall, they never fall alone. Deswegen, wenn sie fallen, somebody getting it. Fallen sie nicht alleine. Satan did not fall alone. Der that's Lucifer. Ist alleine gefallen. A lot of angels followed him. Viele Engel sind mit ihm gefallen. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. He said, and there was war in heaven. Michael and his angel fought against the dragon. Michael had a lot of angels before him that under his control. Sehr viele Engel, die unter seiner Kontrolle standen. Is somebody getting it? So also Lucifer. Genauso wie Lucifer. He had a lot of angels before him under him that he controlled. Die er kontrolliert hat. Amen. And when there was fight, und als es the angel here joined the other. The other joined the other. Amen. Verse 8. And prevail not, neither was their place found any more in heaven. Verse 9. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil, and Satan, which deceived the whole world, is still there today, deceiving the whole world. Er ist immer noch da und betrügt den Erdkreis. Amen. We deceive the whole world. He was cast out into the earth, And his angels were cast out with him. His angels too. He was not alone. Er war nicht alleine. His angels were cast out with him. Seine Engel wurden mit ihm ausgetrieben. Amen. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Praise the Lord. The Holy Spirit never accuses you. Der Heilige Geist verurteilt dich nicht. It is Satan that accuses you. Es ist der Teufel, der verurteilt. The Holy Spirit never condemns anybody. Der That's Heilige not Geist the job. Verurteilt niemanden. Das ist It's seine not Aufgabe. The spirit of condemnation. Es ist der Geist der Verurteilung. Amen. It is Satan that condemns you. Denn der Teufel ist es, der dich verurteilt. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And they overcame by the blood of the Lamb. The blood. Durch das Blut vom Lamm. Amen. And by the word of their testimony. That's why you are not to be quiet. Deswegen sollen wir nicht still sein. Speak Christ. Wir sollen Christus sprechen. Let Christ be your testimony. Lass du, dass Christus dein Zeugnis ist. Praise the Lord. Amen. Allow Christ to be your testimony. Lass du, dass Christus dein Zeugnis ist. Allow the truth to be your testimony. Lass die Wahrheit dein Zeugnis ist. Is somebody getting something? Praise the Lord. Hallelujah. And they love not their lives unto the dead. Verse 12. Therefore, rejoice, you heavens. Rejoice, heaven. Freut euch, ihr Himmel. If you belong to heaven, rejoice. Wenn wir zum Himmel gehören, sollen wir uns freuen. If you are of heaven, rejoice. Wenn wir zum Himmel gehören, sollen wir uns freuen. Is somebody getting it? If you belong to Christ, you are of heaven. Wenn wir zu Christus gehören, you are not of Himmel here. Und nicht hierhin. You are in the world, but not of this world. Wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind vom Himmel. Amen. Heaven is heavenly system is your system. Das himmlische System ist dein Heavenly System. Joy is your joy. Die himmlische Freude ist dein Heavenly peace is your peace. Der himmlische Frieden ist dein Frieden. The peace that no man can understand. Dieser Frieden, den kein Mensch verstehen that kann. That even in the midst of problem, you still have peace. I say, thank you, Daddy. Problem hast du immer noch Frieden, du kannst dich bedanken. That you can still shout, praise the Lord. Even in the midst, you know, when doctor tell you, you have Corona. Selbst wenn der Arzt dir sagt, dass du Corona hast. You just jump up and say, praise the Lord. Freust du dich denn auch? That is the joy of Christ. Das ist die Freude von Christus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, that is the life of Paul. Das ist das Leben von Paulus. That was the life of Paul. So hat Paulus gelebt. You know, something outside could not even control him. Das Äußere konnte ihn nicht kontrollieren. And somebody like that is, you know, Satan is afraid of somebody like that. Und der Teufel hat Angst vor so jemandem. Okay, if I say dead, he shouted, praise the Lord. Wenn ich ihm Tod bringe, freut er sich. If there is no death, he's charging praise God. Let me just leave it all. Dann muss ich ihn in Ruhe lassen. Let me not waste my time with this person. Ich kann meine Zeit nicht verschwenden mit dieser Person. Praise the Lord. Hallelujah. If you know that he can take your joy. Aber wenn er weiß, dass er erfolgreich sein kann. If you know that he can take your peace. He will keep on knocking. Wird er weiterhin arbeiten. Amen. Amen. Do help us to read verse 11. Oh, verse 12, Schatz. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Therefore rejoice, you heavens, and you that dwell in them. If heaven will belong to you, wenn der Himmel zu euch gehört, freut euch. He did not say be sad for any reason, for anything. He said, rejoice always. Wir sollen ständig freuen. Rejoice always. Ständig freuen. Because, you know, your father is in charge of where you belong. Denn dein Vater kontrolliert den Ort, zu dem du gehörst. And not Satan. Nicht der Teufel. And he said, woe to the inhabitants of the earth and of the sea. For the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Praise the Lord. Hallelujah. The inhabitant of the earth, he said, woe unto you. Die auf der Erde wohnen. Woe unto the earth. Wehe denen, die auf der Erde wohnen. Woe unto the people that are of here and they are here and they are of here. Wehe den Leuten, die hier wohnen und von hier sind. We are here, but we are not of here. Amen. Wir sind hier, aber nicht von hier. Woe to those who live. Who live here on earth. Wehe denen, die hier auf Erden leben. Who belong to the system of this world. Die zum System dieser Welt gehören. Why? Because Satan is not here. Weil der Teufel jetzt hier ist. So also woe unto Satan. Auch wehe dem Teufel. Why? Because God is born. Denn Gott ist geboren. God is born into the earth. Denn Gott ist auf die Erde geboren. Is somebody getting it? For God to be born into the earth, it is woe unto Satan. In John 1, let us quickly go to John 1. We have a lot to go through today. Amen? Amen. We cannot complete it today. Then on Wednesday, which is, what do you call it? Wash night day. We will be here again. Amen? Amen. To continue. John 1, please go to John 1. Praise the Lord. Hallelujah. We'll quickly read from 1. John 1:1. From 1 to 14. We'll quickly read, please. Johannes 1:1. He said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. He said, the Son was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shined in darkness, and the darkness comprehended it not. Christ is the light. Christus ist das Leben und das Licht. If you have Him, you are the light of this world. Wenn wir ihn haben, sind wir das Licht dieser Welt. He calls us the light of this world. Jesus nennt uns das Licht dieser Welt. Amen. He said, you are the light of this world. Er sagt, wir sind das Licht dieser Welt. He said, there was a man sent from God, whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. Praise the Lord. Hallelujah. He was not that light. John the Baptist was not the light. Johannes der Täufer war nicht das Licht. He came to be a witness of the light. Er kam, um Frucht zu bringen von dem Licht. He introduced Christ to us. Er hat uns Christus vorgestellt. Physically. Physisch. Amen. Amen. But was sent to be a witness of the light. Verse 9. That was the true light, which lightened every man that cometh into the world. The word of Christ. Das Wort von Christus. Amen. Mm-hmm. Every man that comes into the word of Christ, and not the natural world. Jeder Mensch, der in das in die Welt von Christus kommt, nicht nur. Amen. Not talking about the natural world. He's talking about the supernatural world. Die übernatürliche Welt. Which is to be saved, to be born again. Das Amen. Bedeutet, wiedergeboren zu sein, errettet zu sein. Verse 10. He was in the world. And the world was made by him, and the world knew him not. He was in the world. Er war in der Welt. Just like you are in the world today. Wir in der Welt sind. And the world, they don't know you. Die Welt erkennt uns nicht. You know, your parents, they don't even know you. Unsere Eltern kennen uns nicht. Your friends, they don't know you. Unsere Freunde kennen uns because nicht. They cannot see the Christ in you. Weil sie Christus in uns nicht sehen. But that does not mean you don't belong to Aber Christ. Aber es heißt nicht, dass du nicht zu Christus gehörst. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. They don't know you until their eyes. The Lord opened their eyes so that they can see you. Erst wenn der Herr ihre Augen öffnet und sie wirklich sehen, wer du bist. Amen. Amen. He came into his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Even to them that believe on his name. Praise the Lord. Hallelujah. Which we are born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of the will of God. Two births. Zwei Geburten. Amen. Amen. The natural birth is born of the will of man. Die natürliche Geburt ist aus Menschen. It is born of the will of the flesh. Aus der Entscheidung des Fleisches. But there is another birth. Es gibt eine andere Geburt. That has from 3 years you are told to be born again. Bei der du wiedergeboren werden solltest und das ab 3 Jahren am besten. Amen. Amen. A child should be born again from 3 years old. Sein, wenn es 3 Jahre ist. Amen. If not. Sonst that child will go to hell. Wird dieses Kind in die Hölle gehen? That you are a child does not mean you will not make you will not go to hell. Dass du ein Kind bist, heißt, dass du nicht in die Hölle gehen kannst. If you read the Old Testament, you know that children will go to hell. Wenn wir das Alte Testament lesen, erkennen wir, dass Kinder wirklich in die Hölle gehen. Where God said, kill also the infant. Wo Gott sogar sagt, dass selbst die Säuglinge getötet werden. Kill them. Die sollen alle getötet werden. Is somebody getting it? And that's why our children, you should be a child of God. Deswegen sollten Kinder Kinder Gottes werden. If Christ is not your father, Satan will be your father. Das wird der Teufel dein Vater sein. That you are a child does not mean you will make heaven. Nur weil du ein Kind bist, heißt das nicht, dass du in den Himmel kommst. Praise the Lord. Halleluja. That's why our children should be born again. Deswegen sollten Kinder wiedergeboren werden. The spirit should be changed. Der Geist change in the spirit. Erneuert werden. You should have Christ inside you. Solltest Christus in dir haben. The Spirit of Christ should come inside you. Der Geist von Christus inside the child, inside those children. Diese Kinder reinkommen. And live with those children. Und bei diesen Kindern leben. Because anytime, it's a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. You are going to live here. Bist du irgendwann hier weg? And go and be, to finally be with Christ. Und schlussendlich beim Herrn. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 14. And the world was made flesh and dwell among us. The Word, that is the Word of God. Das ist das Wort. That is Jesus Christ. Das ist Jesus Christus. He was made flesh. Er wurde flesh. And now live, he then live among us. Und wohnte unter uns. Jesus needed a body. Jesus brauchte einen Körper. Amen. That is the body. The body is called Jesus. Und dieser Körper ist Jesus. Amen. Amen. The body is 100% flesh. Der Körper ist 100%ig flesh. It's 100% man. 100%ig menschlich. But there is the Christ part of him. Aber es gibt den Christus. That he is 100% God. Der ihn 100%ig Gott. Just like you today. So wie wir heute. If you are saved. Wenn wir errettet sind. If you have a change in your spirit. Wenn wir einen anderen Geist haben. Your spirit is 100% Christ. Geist 100%ig Just like your body is 100% man. Genauso wie unser Körper 100% menschlich ist. Somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen. Full of his soul victory. Voll von seiner the eigenen victory Kraft. Was, he brought to give diese us. Kraft, die er uns gegeben he hat. He did not come empty handed. Er ist nicht leer gekommen. He came with grace. Er ist in Gnade gekommen. He came with a lot of, you know, he came loaded. Er kam voll geladen. To give us victory. Um uns den Sieg zu geben. To deliver us from this present evil world. Um uns zu erretten aus dieser gegenwärtigen bösen Welt. That we are now saved. Dass wir jetzt errettet sind. Amen. Amen. To bring us back to himself. Um uns zurück mit ihm zu. That we are not called a son and no longer a servant. Damit wir nicht mehr somebody get it Sklaven sind, sondern Kinder Gottes sind. Praise the Lord. Halleluja. He came, you know, he said, full of grace and truth. Full of what he was good. He came, you know, all his victory he brought. He did not come. He did not come here empty-handed. Er ist nicht leer hingekommen. Praise the Lord. Amen. He came with the truth. Er kam mit der Wahrheit. He is the truth. Er ist die Wahrheit. Amen. John 14:6. He is the way, the truth, and the life. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. He came with the truth. Er kam mit der to Wahrheit. To kick out all the lies of religion. Um all diese Lügen der Religion. To kick out all the lies of Satan. Zu vertreiben. If somebody get it something. Praise the Lord. And that's why, you know, until you know the truth, you are not free from Satan. So, erst wenn wir die Wahrheit erkennen, sind wir frei vom Satan. You are not free from his lies. You have a lot of lies everywhere. Von seinen Lügen. His lies are so, they sound, they look so good. Und seine Lügen sehen so gut aus. You know, you need the eyes of God, the eyes of Christ, to be able to know that this is Satan's lie. Wir brauchen die Augen von Gott, die Augen von Christus, um die Lüge von der Wahrheit zu unterscheiden. Because they sound so good. Weil es hört sich gut they an. They look so good. Es sieht gut aus. Let me just give you an example. Ein Beispiel. When Peter told Jesus, you will not die. Als Petrus zu Jesus gesagt hat, dass er nicht sterben wird. Is somebody getting it? If you look at it, you will not die mean good. Zu sagen, dass jemand nicht sterben wird, hört sich gut an. If you will not die mean, it sounds good, it looks like victory. It looks like, you know, people shout, amen. Leute werden Amen sagen. You will not die. Deswegen sagen. But Jesus said, get behind me, Satan. Aber Jesus hat gesagt, weiche von mir, Satan. It takes Christ to design the lies of Satan. Es braucht Christus, um die Lügen des Teufels zu entblößen. And that's why until you know the truth, you cannot even design the lies of Satan. Erst wenn wir die Wahrheit erkennen, können wir die Lüge aussortieren. There are some that you just know clean and clear. You know, you don't even know, you don't just know it, but there are some, a lot, there are so many that you know to know them. It starts to be with Christ. Es muss Christus sein, damit wir das erkennen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Amen. Let me leave there. Go to 1 Timothy 3. 1 Timotheus 3. 1 Timothy 3. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 16. And 16. It talks about Christ coming into this world. Es geht darum, dass Christus in diese Welt kommt. A child is born into this world. Ein Kind wird in diese Welt geboren. A God is born into this world. Gott ist in diese Welt geboren. Christmas is God is born into this world. An Weihnachten geht es darum, dass Gott in diese Welt geboren ist. It's not about natural family joining together. Es geht nicht darum, dass die natürliche Familie zusammenkommt und gemeinsam ist. If natural family they are to come together, let it be Christ alone. Wenn Familie zusammenkommt, lass zu, dass es um Christus geht. Let it be known that it is Christ that you talk about, that you preach about. Lass zu, dass es Christus ist, über den man spricht. That he is your gospel. Der ganzen Sache ist, dass er das Evangelium ist und nicht das Fleisch. Amen. Amen. It's not about family getting together. The flesh. The family, mother, father, brother, sister, Christmas. That's not Christ. Das ist nicht Christus, das ist nicht Weihnachten. It should be Christ alone. Es sollte um Christus allein sein. It is celebrating him. Ihn zu feiern. If you don't celebrate him, you will celebrate Satan. Wenn wir ihn nicht feiern, werden wir den Teufel feiern. To power control the earth. Denn zwei Mächte kontrollieren diese Welt. It's either Christ or Satan. Entweder Christus yes, no, no, oder but Satan. Da gibt es keinen dritten Teil. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It's not about eating food together. Es geht nicht darum, Essen zu trinken oder zusammen zu trinken. It is revealing Christ to one another. Sondern Christus zusammen einander teilen, mit Christus zusammen feiern. It is praising the Lord together. Den Herrn gemeinsam preisen. It is now we are still alive today. We did not die. Es geht nicht darum zu feiern, dass man am Leben ist. It is we are God's children. Sondern today. Zu feiern, dass wir Kinder Gottes sind. Is somebody getting something? Yeah. Praise the Lord. Halleluja. Without Christ, you are a dead man. Weil ohne Christus bist du ein toter Mensch. If you don't have a change in the spirit, you are a dead man. Wenn dein Geist nicht verändert ist, dann bist du ein toter you Mensch. You might be eating, but you are dead. Du isst, aber du bist tot. You might be going to work, you are dead. Du gehst zur Arbeit, aber bist you tot. You might even sit here, but you are dead. Du sitzt hier, bist tot. You might be a professor, but a dead professor. Du bist vielleicht ein Professor, du bist tot. Why? Because the spirit of Christ is not inside Weil of you. Weil der Geist von Christus nicht in dir ist. The only true life. Amen. The only true life is Christ's life coming inside you. Das einzig wahre Leben ist, dass Christus in uns ist und dass er in uns drin ist. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Are we there, please? Uh-uh. are we dead? Amen. 1. Timotheus 3. Vers 16. Vers 16. He said, and with all controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Gott ist manifestiert im Fleisch. Amen. The birth of Jesus is the birth of God. Die Geburt von Jesus, die Geburt von Gott. Amen. Amen. You know, until you are in revelation, you know, until it comes to you in revelation, you cannot call Jesus God. Und erst wenn dir das in Offenbarung kommt, dann wirst du das verstehen und glauben, dass Jesus Gott ist. You will not even believe he's God. Du wirst ja nicht mal glauben, dass er Gott ist. For you to believe that Christ is God, it has to come through revelation. Dass Christus Gott ist, das muss durch Offenbarung kommen. He said God was manifest in the flesh. Gott ist manifestiert im Fleisch. God came, God, you know, he came into this world like you and me. Er kam auf diese Welt so wie du. Having a body. Und hatte einen Körper. Are you getting it? Mm-hmm. Having a body like you and me. Er hatte einen Körper wie du und ich. He needed a body. Er braucht einen Körper. If not, he cannot save us. Sonst hätte er uns nicht retten. If not, he will be illegal here. Sonst wäre er illegal hier. If not, he cannot do any business sonst hätte here. Er hier nichts tun können. Amen. Amen. The spirit world, they have their illegal here on earth. Die geistliche Welt ist illegal hier. They need a living thing to sie be here. Sie brauchen einen lebendigen Körper, um hier zu wirken. And that's why Satan has to go through the serpent. Deswegen musste zum Beispiel der Satan durch die Schlange gehen. Without a living thing, they cannot be here. Ohne etwas Lebendiges können sie nicht. And that's why demons, they are illegal here on earth. Dämonen auch illegal hier. They need a body so that they are here. Körper, um hier zu sein und zu funktionieren. God also need a body to be here. Gott braucht auch einen Körper, um hier that's zu sein. That's why Christ. Deswegen ist Christus. You know, he now, you know, he was, you know, he came, you know, have the body of Jesus. Hatte den Körper he von had Jesus. The body called Jesus. Er hatte den Körper, der Jesus heißt. And the spirit. Und der Geist. Which is Christ. Ist Christus. Is 100% God. Ist 100% Gott. Praise the Lord. Hallelujah. He's a sin of angels. Preach unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. Praise the Lord. Halleluja. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Amen. He needed a body to be here. Er brauchte einen Körper, um hier zu sein. Go to Hebrews 3, verse 14. Hebrews 3, let me see Hebrews 3, 14. Hebrews 3, 14. Praise the Lord. Hebrews 3, verse 14. Hebrews 3, 14. Praise the Lord. Who will help us to read it? Can you help us, Schatz? Hebräer 3, 14. Mm-hmm. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Praise the Lord. Let me quickly say this. His birth is the defeat of Satan. Seine Geburt ist der Fall vom Teufel. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to remember his birth. Er möchte, dass wir uns an seine Geburt erinnern. He wants you to remember his birth. Er möchte, dass du dich an seine Geburt erinnerst. And that's why it's so good to celebrate Christmas. Deswegen ist es gut, Weihnachten zu feiern. It is not about food. Es geht nicht um Essen. It's not about giving presents to people. Es geht nicht um Geschenke. It's about preaching Christ. Es geht darum, Christus zu revealing Christ to people. Christus der Menschheit. Telling them how he loved them. Wie sehr er sie liebt. Are you getting it? The Lord wants us to remember him. Der Herr möchte, dass wir uns an ihn erinnern. Remember his birth. Uns an seine Geburt. Remember his death. An seinen Tod. Remember his resurrection. Und seine Auferstehung. In fact, everything about Christ is what we are never to forget. nichts. Alles von Christus dürfen wir niemals vergessen. He wants us to always remember. Er will, dass wir uns immer wieder erinnern. That it is not the birth of a baby. Das ist nicht that the birth of God. Die Geburt eines Babys ist, sondern die Geburt Gottes. Let us quickly go to Psalm 78. Psalm 78. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Psalm 78. Psalm 78. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amina, where is my son? He cannot run from us. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Psalm 78, verse 40 and 41. Amen. Amen. He said, how oft did they provoke him in the wilderness and grieve him in the desert? How oft did they provoke him in the wilderness? Wie oft haben sie ihn versucht? And they provoke him. They grieve him in the wilderness. Sie haben ihn versucht und they provoke God. Sie haben Gott provoziert. They grieve him. That's why he's a man. Deswegen ist er ein Mensch. He's a person. Er ist eine Person. Amen. Amen. He grieved. He is provoked. Er ist bekümmert. Er ist provoziert. Is somebody getting it? Amen. Amen. And they he said, yeah, they turned back, verse 41, and tempted God. They tempted him and limited the Holy One of Israel. Und bekümmerten den Heiligen Israels. They provoke him. Sie haben ihn provoziert. They grieve him. Sie haben ihn versucht. They tempted him. Und bekümmert, wie? They did not remember his birth. Weil sie sich nicht an seine Geburt erinnert haben. Is somebody getting it? If you don't remember his birth, wenn wir uns nicht an seine Geburt erinnern, if you don't remember his death, wenn wir uns nicht an seinen Tod erinnern, you know, here it was about, you know, they are living, going from Egypt to the promised land. Hier ging es darum, dass sie sich nicht daran erinnert haben, wie sie aus Ägypten herausgerettet wurden. Today is about Christ. Heute geht es um Christus. Are you getting it? Amen. Amen. They remember not his hand. Not the day when he delivered them from the enemy. They did not remember that he delivered them from their enemy. Sie haben sich nicht daran erinnert, dass er sie von ihren Feinden erlöst hat. You have to remember his death. Sie sollen uns an seinen Tod erinnern. Remember his coming here. Uns daran erinnern, dass er hingekommen ist. He became a baby. Dass er ein Säugling wurde. He became, you know, a child. Dass er ein Kind wurde. He suffered to free you. Er hat gelitten, um uns frei zu machen. He came to live like the people he created. Er kam, um so zu leben wie die Leute, die er erschaffen hat. A big God. You know, he came here and he was now like so no, they now changed his pampers. Und man hat sogar jetzt seine Windeln gewechselt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, they remember not his hand, verse 42, nor the day when he delivered them from the enemy. That was how they provoked him. Und so haben sie ihn provoziert, dass sie sich nicht daran erinnert haben, was er für sie gemacht hat. That is how they grieve him. So haben sie ihn bekümmert. They made him grieve. Sie haben ihn traurig gemacht. That is how they stop him from working for them. Und so haben sie dafür gesorgt, dass er nicht mehr für sie arbeiten that konnte. That is how they limited him. So haben sie ihn to limit him means to stop him from working for you. Wenn wir ihn einschränken, sorgen wir dafür, dass er nicht mehr für uns wirken that kann. That he can no longer work through dass you. Dass er nicht mehr durch uns wirken kann. If you cannot remember him, he cannot work through you. Wenn wir uns nicht an ihn erinnern, kann er nicht durch uns arbeiten. How he had wrought his signs in Egypt and his wonder in the field of Zoan, and had turned their rivers into blood, and their flood they could not drink. He sent, that is for verse 45, he sent divers sort of flies among them, which devoured them, and frogs, which destroyed them. He gave also their increase unto the caterpillar, and their labor unto the locust. He destroyed their wine with hail, and their sycamore tree with frost. He gave up their cattle unto also to the hail, and their flocks. You know all this. I does. He's the one that fights for you. Derjenige, der für uns kämpft. Amen. You know, to fight for the children of Israel. All this he did. Er hat für die Kinder Israels gekämpft. But the Bible says he did more for us today. Aber die Bibel sagt, er hat mehr für uns gemacht. What we have is greater than what they have. Was wir heute haben, ist größer als das, was sie haben. Their victory. You know, our victory is greater than their victory. Unser Sieg ist größer als ihr. Please read this as your homework. Lies Amen. Bitte als Hausaufgabe. Just read it to the end. Psalm 78. Praise the Lord. Halleluja. Look at verse 56. 56. He said, yeah, they tempted and provoked the Most High God. I kept not his testimony. Und sie versuchten den Höchsten und haben sich nicht an seine Zeugnisse erinnert. Praise the Lord. Halleluja. Don't keep his testimony to yourself. Du darfst das Zeugnis nicht für dich behalten. Andere brauchen das Zeugnis. A lot need it. Viele brauchen es. Give it. No, no, just let it out. Lass das Zeugnis raus. Amen. Amen. They need it. Andere brauchen das Zeugnis auch. You will not like to be in heaven alone. Du willst dich alleine in den Himmel. Amen. Amen. We all want to be there. Wir Amen. Wollen gemeinsam da sein. Brothers and sisters everywhere. Friends everywhere. They want to be there. Sie wollen da sein. And so if you are blessed, that blessing should not remain with you alone. Wenn du gesegnet bist, sollte dieser Segen nicht bei dir alleine bleiben. Allow others to be blessed. Andere sollten auch gesegnet sein. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, he is telling us that we tempt him all the time. Hier steht, dass wir ihn ständig versuchen. We stop him from working for us. Wir sorgen dafür, dass er nicht für uns arbeitet. How? Wie? If we cannot remember him. Wenn wir uns nicht an ihn erinnern können. We cannot remember his birth. Wenn wir uns nicht an seine Geburt erinnern. Praise the Lord. If we cannot remember his death, wenn wir uns nicht an seinen Tod erinnern, if we cannot remember what he did for us, an das, was er für uns getan hat, you grieve him. Dann machen wir ihn traurig. Amen. Amen. You provoke him. Wir provozieren ihn damit. Amen. You limit. No. Wir schränken ihn ein. He cannot walk through us. Er kann nicht durch uns wirken. Once you can remember him, aber wenn du dich that problem erinnert, is over. Ist dieses Problem vorbei. Once you can remember him, that tears is over. Diese Tränen vorbei. Is somebody Amen. Getting it? If you can remember him, the tears is over. Diese Tränen you will rejoice. Und wir freuen uns. You know why you are weeping. Why you are regretting. Why you are condemning yourself because you cannot remember him. Weil wir uns nicht mehr an ihn erinnern. You know, do you know why you live in unforgiveness? Wisst ihr, weshalb ihr because you cannot remember him. Weil ihr euch nicht an ihn erinnert. If you can remember him, wenn du dich an ihn erinnerst, you will not see whatever people are doing to you as anything. Wird es nichts geben, was du nicht vergeben They did worse to Jesus Christ. Weil man Jesus Schlimmeres angetan hat. Is somebody getting it? They did worse to him. Sie haben ihm Schlimmeres angetan. But he never stopped loving. Er hat nicht aufgehört zu lieben. We did love. We did. We, what we did to him. Was wir ihm angetan haben. Is greater than what people are doing to das, us. Als das, was Menschen uns antun. If we can remember him. Wenn wir uns an ihn erinnern. Satan fell woefully. Hat der Teufel verloren. Praise the Lord. Halleluja. Today is about the birth of Christ. Heute geht es um die Geburt von Christus. Amen. Amen. It's about his death. Es geht um seinen Tod. It's about his resurrection. Es geht um seine Auferstehung. And also it's about his life. Und es geht auch um sein Leben. Amen. Amen. It is about everything of Christ. Es geht um alles von Christus. We should never forget them. Wir sollten nichts davon vergessen. We need a reminder. Wir müssen uns daran erinnern. Just like Christmas Day. So wie Weihnachten beispielsweise. To remind people. Um Menschen daran Amen. Zu erinnern. Every day should be our Christmas Jeden day. Tag sollte Weihnachten sein für uns. Jeden Tag. not just a day. Nicht nur an einem Tag. Einfach a day is too small. Weil Tag reicht nicht. Amen. To celebrate Christ. Den Herrn zu feiern. Let every second, every minute. Jede Sekunde, jede Minute. Be celebrating Christ in your life. Sollten wir Christus in unserem Leben feiern. That's how Satan is defeated. So ist der Teufel besiegt. Amen. Are you getting it? You know, we need somebody to remind us. Wir brauchen jemanden, der uns we erinnert. Need something to remind us. Etwas, was uns erinnert. You know, Christmas is a reminder. Weihnachten ist eine Erinnerung. Though, you know, Satan has polluted it. Der Teufel hat das vielleicht verunreinigt und manipuliert durch Religion. Amen. Amen. It has been polluted through religion. Es wurde verunreinigt durch Religion. They see it as natural. Sie sehen es als natural family getting together. Einfach friends getting together. Zusammenkommen von it's Freunden, about von people. Es geht um Menschen. It's about Christ. Aber and es not about geht anybody. Um Christus und nicht um, um irgendwas anderes. Yeah. If it is about natural for you, it wenn is es um evil. Das Natürliche geht, ist das bösartig. Amen. Amen. We gather in the name of Jesus. Wir versammeln uns im Namen von and Jesus. And not in another name. Und nicht in einem anderen Namen. Amen. We gather and we speak of him. Wir versammeln uns und sprechen von ihm. God children, we have to know who we celebrate. Die Kinder Gottes sollten wissen, wie wir feiern. Amen. Amen. Never celebrate flesh. Celebrate Christ. Feiert nicht das Fleisch, feiert Christus. We know what we celebrate. Wir wissen, was wir feiern. You know, though Christmas have been polluted, but we know who we celebrate. Auch wenn Weihnachten verunreinigt wurde, wir wissen, wen wir feiern. Amen. Amen. Amen. Though you know, Christmas have been polluted, though we know who we celebrate. Auch wenn es verunreinigt worden ist, wissen wir, wen wir anbeten. We will not stop celebrating him. Und deswegen werden wir auch nicht aufhören damit. You know, people abuse money, but you still use money. Leute, es brauchen Geld. Bring all your money to me. Leute manipulieren und benutzen Geld auch unnötig, aber dennoch benutzen wir Geld. You know, people abuse even water. Selbst Wasser wird verunreinigt. In Benin, people worship water. Es gibt sogar Menschen, die Wasser in Benin bei. But that does not mean you don't drink it. Das heißt, dass wir es nicht mehr trinken wollen. Praise the Lord. Amen. Amen. They abuse things. That does not mean. You know, we know who we have. Wir wissen, wen we know haben. Who we serve. Wir wissen, wen wir anbeten. We know who we worship. Wir wissen, wen wir anbeten. That's what Jesus told that woman. That Samaritan woman. Das hat Jesus zu der Samariterin gesagt. He said, you don't know who you worship. Ihr wisst nicht, wen but ihr we feiert. Know who we worship. Aber wir wissen, wen wir feiern. Amen. Praise the Lord. Amen. We know what our celebration is all about. Wir wissen, worum es hier geht an Weihnachten. You know, we can be celebrating the same thing, but they are not the same thing. Wir können das Gleiche feiern, aber es ist nicht das Gleiche. We can't be in the same church. Es kann in der gleichen Gemeinde sein. And believe differently. Und dennoch glaubt man unterschiedlich. Amen. Amen. You know, you can't be following Jesus. Du kannst Jesus folgen. And have different faith. Und an unterschiedlichen Glauben. Remember haben. The woman with issue of blood. Erinnert euch an die Frau mit dem Blutung. Others were touching Jesus. Andere haben Jesus berührt. But you know, she was the only one that was saved. Aber sie war die einzige, die errettet wurde. Among them there, among the circle. Diesen ganzen Leuten. Jesus said, somebody touched Jesus me with gesagt, the hand of faith. Jemand hat mich im Glauben berührt. But everybody, they were all touching Jesus. Aber jeder hat dort Jesus. People were touching. Jeder hat ihn even the disciples were surprised when Jesus said, "Who touched me?" Selbst die Jünger waren überrascht, als Jesus gefragt hat, wer hat mich berührt. Everybody touching you and you are saying, "Who touched me?" Wir sind hier in einer Menschenmenge und du fragst, somebody wer mich berührt. Somebody touched with another hand. Aber er hat gesagt, jemand hat mich berührt mit einer anderen Hand. Amen. Amen. They do this, you know, it's like it is as if they are touching, they are doing the same touching, but not the same touching. Jeder gleich berührt, aber nicht jeder berührt gleich. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. They provoke him. Sie haben ihn provoziert. They stop him from working for them. Sie haben ihn eingeschränkt und er konnte nicht für sie wirken. Because they did not remember. Weil sie sich nicht erinnert haben an das, was er für sie getan hat. You know, the old. Die Alten. The little, the old, the Bible called the old little. Bibel nennt die Alten aus dem Alten Testament die Kleinen. He didn't know he was provoked because of little. Er war provoziert wegen How much more will he be provoked today? Wie viel mehr ist diese Provokation? For the great that we refuse to remember. Wenn wir das Große I don't know if somebody's getting it. He was provoked for just a little. Er war provoziert wegen dem Kleinen, was sie vergessen haben. You know, he said, what we have today is greater. Was wir heute haben, quickly ist größer. Quickly go to Hebrew 9, please. Hebräer 9. To see that what we have today Damit is greater. Damit wir erkennen, dass das, was wir heute haben, größer ist, als das, was sie hatten. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Hebräer 9, ne? Hebrew 9. We read from 11 to 15. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, but Christ being come and high priest of good things to come, by greater and more perfect tabernacle, not made with hands, the old was made with hands. Denn das alte wurde, dieser alte Tempel wurde mit Händen gebaut. Amen. Amen. That is to say, not of this building, neither by the blood of the goat and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of the bulls and of goats and of and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctified to the purifying of the flesh, how much more? You know, if the little can even do anything, wenn das Kleine how much more the greatest? Größere. Are you getting it? Yeah. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offer himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? If you can remember him, your conscience is purged. Ist unser Gewissen gereinigt? How your conscience is to be purged is you remember his finished work. Unser Gewissen purge ist gereinigt dadurch, dass wir uns an sein Blut erinnern. It helps you to come to him. Das hilft uns, instead of running away from him. Von ihm wegzulaufen. Especially in time of mistake. Besonders wenn wir Fehler begehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 15. 15. And for this cause, he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgression that we are under the first testament, which they which are called might receive the promise of eternal inheritance. A lot as the of the old. Viele sind immer noch vom Alten. We are of the new. Wir gehören zum Neuen. Until you are of the new. Erst wenn wir vom Neuen sind, sind wir da. Amen. Amen. Go to 2 Corinthians 3. Praise the Lord. Amen. You know, for you to know the difference between the old and the new. Dass wir den Unterschied kennen zwischen dem Alten und dem Neuen. The old is just a little. Das Alte ist einfach klein. The new is great. Das Neue ist größer. Greater. More greater than the old. Größer als das Alte. If you can be grieved for the old, wenn er traurig sein kann, that they cannot even remember the old, dass sich an das Alte nicht how much more is he grieved today? Heute. If you can be provoked in that old, wenn er damals das provoziert how much more now? Wie viel jetzt? 2 Corinthians 3. We quickly read from 1. Praise the Lord. He said, do we begin again to commend ourselves? Or need we, as some others episode of commendation to you, or letters of commendation from you? You are our epistle written in our hearts, known and read of all men. Verse 3. For as much as you are manifestly declared to the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, The old was written with ink. Das alte wurde mit Tinte geschrieben. The old was written on a tablet. Es wurde auf eine Steintafel gemeißelt. The new is written in aber our das heart. Neue ist in unser Herz reingeschrieben. Is somebody getting it? The old, you know, it's like day and night. They are never the same. And you cannot add them. Und wir können es auch nicht vermischen. Amen. Amen. But with the spirit of the living God, not in tables of stone, but in flesh, in fleshy tables of the heart. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 4. And such trust have we through Christ to God's word. Verse 5. For not we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. We are not satisfied with our money. Wir sind nicht zufrieden mit unserem Geld. The natural world, they are satisfied with your salary. Der natürlichen Welt ist man zufrieden mit seinem Geld. No, religion will say be satisfied with what you have. Religion sagt, sei zufrieden mit dem, was du hast. In Christ world, you are satisfied with Christ. Aber in Christus bist du zufrieden mit Christus. Amen. Religious world, they will say, you know, the best they can give, they can't speak to you, is be satisfied with what you have. Religion versucht jetzt zu vermitteln, dass sei einfach froh mit dem, was du hast. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Be satisfied with your job. Sei zufrieden mit deiner Arbeit. Be satisfied with your account. Sei zufrieden mit deinem Konto. Be satisfied with, you know, what we tell about the flesh outside. Mit dem, was das Fleisch hat. Be satisfied that you are alive today. Sei zufrieden, dass du am Leben bist. The word of Christ said we have to be satisfied because we have Christ. Aber das Wort von Christus sagt, wir sollen zufrieden sein wegen Christus allein. Verse 6, who also had made us able minister of the New Testament, not of latter, but of the Spirit. The old was of the flesh. Das alte war vom Fleisch. The new is of the Spirit. Aber das neue ist vom Geist. For the latter killeth, but the Spirit giveth life. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then in verse 7, it says, but if the ministration of death, written and engraved in stone, was grievous, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses, for the glory of his countenance, which glory was to be done away. If it was, you know, if the earth could be so great, what about that? And what we have today, was wir heute jetzt haben, is telling you that having Christ is greater. Es sagt dir, dass Christus zu haben größer ist. How shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? Amen. Amen. For if the ministration of condemnation be glory, much more doth the ministration of righteousness exceed in glory. Amen. Praise the Lord. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Verse 10. For even that which was made glorious had no glory in this respect, by reason of glory that excelleth. Verse 11. For if that which is done away was glorious, how much more that which remaineth is glorious. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. Are you getting it, please? Amen. Amen. The old was cutting off the body. Im Alten ging es darum, das Fleisch zu beschneiden. The old was don't eat this food. Oder dass wir auf bestimmte Sachen verzichten. Amen. The old was about the flesh. Es ging um das Fleisch. Don't eat swine. Wir sollen kein Schweinefleisch essen. Amen. Don't eat this, don't eat that. Esst dies und jenes nicht. Amen. And people still follow it today. Und heute machen das Leute immer noch. You know, if you are in the flesh, you will compare yourself to others. Wenn du im Fleisch bist, wirst du dich mit anderen and vergleichen. And you condemn others when they are eating flesh. Und du wirst andere verurteilen, wenn sie nicht Fleisch essen. If I'm eating mama, you will condemn me. Du wirst mich verurteilen, weil ich mein Fleisch esse. If I'm eating hippo, you know hippo. Some of you know it. Praise the Lord. It's only in this church we call it hippo. Praise the Lord. You know, if I am eating chicken, people will condemn me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The old was the cutting of the body. Im Alten ging es darum, das Fleisch the new zu is of beschneiden. The heart. Aber jetzt geht es um die Beschneidung am Herzen. The old was about days. Im Alten ging es um Tage. It was about the Sabbath. Es ging um den Sabbat. Amen. Amen. It's not for you. It's not time for you to preach your own. Later. Praise the Lord. Hallelujah. The old, you know, was about Sabbath. It was about days. Am Alten ging es um den Sabbat, um you Tage. Know, Saturday or Sunday. I don't Samstag even know the Samstag oder Sonntag. Praise the Lord. Hallelujah. The new is Christ, our rest. Aber das Neue ist Christus, der unser Ruhetag ist. Amen. Amen. You know, Matthew 11 said, come unto me, I will give you rest. Matthäus 11 sagte, kommt zu mir, denn ich bin eure Ruhe. Ich gebe euch Ruhe. He did not say, don't eat me. That is how you rest. Er hat nicht gesagt, indem ihr auf Fleisch verzichtet, habt ihr Ruhe. Come unto me, I will give you rest. Ich gebe euch Ruhe. He did not say rest on Saturday, that is how you rest. Er sagt, ruht euch am Samstag aus, so habt ihr Ruhe. Having Christ, you be your rest. Christus zu haben, das ist eure Ruhe. Should be the final bus stop. Ist die Endhaltestelle. It should be the final looking up and down. Das sollte das Ende sein. Is somebody getting it? Praise the Lord. Amen. You know Hebrew 4. This is the Hebrew 4 I talked about. This Hebrew 4. I said, look at it. I wrote Hebrew. Let's go there. Praise the Lord. Amen. Hebrew 4. From verse, we'll quickly read from verse 1 to 11. I'm sure you want to speak to us there. Amen. Amen. Please open and read and just go through. As I'm reading, always look at your Bible. Amen. Don't look at somewhere else. Amen. Satan, we want to distract your attention to things. Amen. Don't allow it. Amen. He said, let us therefore fear lest a promise being left us of entry into his rest. He is our rest. Er ist unsere Ruhe. No longer days. Nicht mehr ein Tag. The old, it was about days. Im Alten ging es um Tage. Amen. Amen. They never rest. Sie haben sich nicht ausgeruht. You like, you rest all the days of your life at home. You never rest. Wenn du magst, kannst du tagelang zu Hause schlafen, aber du wirst trotzdem keine Ruhe finden. Except you allow Christ to be your rest. Wenn du lässt zu, dass Christus deine Ruhe ist. Amen. If you can remember his finished work, you will rest. Wenn du dich an sein vollkommenes Werk erinnerst, wirst du dich ausruhen. If you can remember that he loves you in spite of who you are, you will rest. Wenn du dich erinnern kannst, dass er dich liebt, unabhängig von wem du, von wer du bist oder nicht bist, dann kannst du dich ausruhen. If you can remember that when you were a sinner, he died for you, wenn you will rest. Kannst, how much more now that my son? Ist er für dich gestorben? You know, how much more is life? If his death can give you victory. Wenn sein Tod dir so viel Sieg geschenkt hat. He died to give you victory. Er ist gestorben, dir den Sieg zu geben. What about his life? Was ist da mit seinem Leben? What will his life give you? Was wird sein Leben if somebody in dir get it something. Bewirken? Praise the Lord. Hallelujah. If you can remember him. Wenn wir uns an ihn erinnern. You will not be afraid of anything. Wir werden nicht zu niemandem Angst you will haben. Never be afraid of the past. Wir werden nicht Angst haben vor der Vergangenheit, von den vergangenen Fehlern. Amen. Amen. A lot of us make mistakes in the past. Fehler gemacht in der Vergangenheit. Amen. And it should not pursue us. Und das sollte uns nicht mehr jagen. Amen. Amen. Paul said, Paulus hat gesagt, one thing I do eine Sache is to look forward. Ich strecke mich nach because vorne. Christ is my forward. Denn Christus ist mein Fokus. He's my focus. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The past mistakes should not pursue you and overtake you. Fehler sollten uns nicht jagen und überholen. Satan is the author of condemnation. Denn der Teufel, er ist der Herr von Verurteilung. Amen. Amen. The past is dead and buried. Aber die Vergangenheit ist tot und begraben. Let Christ live. Lass zu, dass Christus jetzt lebt. Amen. Amen. Amen. The fear of the present. Die Angst vor der Gegenwart. There's fear everywhere today. Es gibt auch Angst vor der Gegenwart. You know the greatest fear today? Die größte Angst Corona. Heute. Corona beispielsweise. How the world, this world can choose the wrong thing. Wie die Welt sich für das Falsche entscheidet. No, Jesus did not say here, fear That you will not have corona. Jesus hat nicht gesagt, fürchtet euch davor, dass ihr Corona nicht bekommt. Fear that you will not even die. Oder fürchtet euch davor, dass ihr He said fear that you will not rest. So er hat gesagt, wir sollen uns davor fürchten, uns nicht auf Christus auszuruhen. Praise the Lord. Halleluja. Let us therefore fear, lest a promise being left us of entry into his rest. Any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached, as well as unto them. The gospel has been preached to them. Das Just like it's been preached to us today. Wurde zu ihnen geprägt, genauso wie es zu uns geprägt wird. He said, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Do you see it? It's not only grace that saves you. Nicht nur Gnade, it's grace and faith. Gnade und Glauben. You have to believe it. Wir müssen es mit Glauben. That's why it's called effortless change. Deswegen ist es ein schwereloser Wandel. You believe. Wir glauben. That's your doing. Und das ist unser Tun. Amen. For we which have believed do enter into rest. How do you rest? You rest by believing. Denn wir ruhen uns aus, indem wir glauben. It means if you are worried, you are not in rest. Sorgen machen wir nicht in seiner Ruhe. If you are in fear, you are not. Wenn wir in Angst sind, sind wir nicht in seiner Ruhe. He said, you know, here in verse 3, he's telling us how to rest. Er erklärt uns, wie wir uns ausruhen. It's by believing the finished work of Christ. Das fertige Werk von Christus glauben. It's believing that it is over. Glauben, dass es vollbracht ist. It is believing that you are healed. Glauben, dass wir geheilt werden. I'm not believing that you are going to be healed. Und ich glaube, dass wir geheilt werden. Religion today is, they will tell you, you know, the highest will tell you, believe you are going to be healed. Das Höchste, was Religion dir versprechen kann, ist, darauf zu hoffen, dass du geheilt wirst. It is believed that you are saved. Aber wir sollen glauben, dass wir gerettet sind. If you are saved, you are healed. Wenn wir gerettet sind, sind wir auch schon geheilt. Is somebody getting it? If you have a new spirit, you are healed. Wenn wir einen neuen Geist haben, sind wir schon geheilt. Amen. Praise the Lord. Halleluja. For we which have believed do enter into rest. As he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest. Though the walls were finished from the foundation of the world. Verse 4. For he spake in a certain place of the seventh day. On this wise, and God did rest. The seventh day from all his works. And this place again, if they shall enter into my rest. See, therefore, it remained that some must enter therein. And they to whom it was first preached, enter not in, because of unbelief. Because things get worse. Weil Dinge schlimmer werden. It was, you know, that things are getting worse can prevent you from further believing. Und wenn Dinge schlimmer werden, kann es dafür sorgen, dass du nicht mehr glaubst. The more you pray, the more pain you have. Umso mehr du betest, umso mehr Schmerzen hast du auf einmal und dann gehst du auf. Amen. The more you pray, the more it seems nothing is even working at all. Mehr funktioniert nichts. The more you are believing, the more, you know, glaubst. Jesus said, blessed are those that have not seen it but believe. Jesus sagt aber, gesegnet sind die, die glauben, ohne gesehen zu haben. Blessed are those that have not seen it. Gesegnet sind die, the pain is still there, but you believe you are already healed. Ist immer noch spürbar, weil wir glauben, dass wir geheilt sind. You don't have it, you cannot even show it to people, but you believe you have it. Wir können es nicht zeigen, that's how you are blessed. Aber wir glauben es. We call that blessing. Er nennt das Segen. If you can believe the impossibility, wenn wir das Unmögliche glauben können, is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 7. Again, he limited a certain day, saying in David, today, after so long time, as it is said, today, if you will hear his voice, harden not your heart. Don't harden your heart. Verstockt eure Herzen nicht. Please don't harden your heart. Verstockt eure Herzen nicht. You know, my three children that we are here last week. Meine drei Kinder, die letzte Woche hier waren. I thank God. I know. I just love how they came out. Ich danke Gott, wie sie einfach. And they said they want to have Jesus Christ. Haben, dass sie Jesus haben wollen. Amen. Amen. How they just came out. Wie sie einfach aufgestanden sind. They refused. They did not allow their heart to be hardened. Sie haben nicht zugelassen, dass ihr Herz verstockt ist. Allow you allow your heart to be hardened. Sie werden zulassen, dass ihr Herz verstockt ist. Don't allow your heart. Lass nicht zu, dass dein Herz the hardened heart dir im Weg steht. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For if Jesus had given them rest, he's talking about Joshua. Amen. Amen. Then would he not after what have spoken of another day? Amen. Amen. Therefore, there remained therefore a rest to the people of God. There is a rest for us. Es gibt eine Ruhe für uns. That is Christ. Und diese Ruhe ist Christus. Allow Christ to be your rest. Lass zu, dass Christus seine Ruhe ist. Allow him to be your final boss. Lass zu, dass er deine Endstation ist. Stop going from one church to the other. Hör auf, von Gemeinde zu Gemeinde zu springen. Amen. Amen. Running from church to church. Von Gemeinde zu Gemeinde. It's not of Christ. Ist das nicht von Christus? You know, though sometimes it's even good. Manchmal ist es gut. Amen. Amen. Because Jesus talks about it in Matthew 13. Jesus spricht darüber in Matthäus 13. Amen. Amen. Because there are a lot of dead churches everywhere. Viele tote Gemeinden. Amen. You know, we always say this. Ich will das immer sagen. Instead of going to a dead church, don't go to church. Anstatt zu einer toten Gemeinde zu gehen, geh lieber zu keiner Stay Gemeinde. Stay at home. Dann bleib zu Hause. If things are not written in your board, weil wenn Dinge nicht auf deiner Tafel geschrieben you will not have anything to clean. Wirst du auch nichts haben, before zu you can write it through there. Bevor du die Wahrheit eintragen kannst. Before the truth can be written there. Bevor die Wahrheit eingetragen But werden if you go to a religious also church, zu einer religiösen Gemeinde, if you go to dead churches, toten Gemeinde, and they write and write into your heart, so viele Dinge in dein Herz schreiben. And now when you not have, not come to the living church, wenn du in eine lebendige you will be arguing. Wirst du diskutieren. You will argue and argue. Du wirst diskutieren, diskutieren. And for that board to be clean, it takes more time. Und es wird Zeit brauchen, bis diese Tafel weg, sauber Look at religious world today. Religion. Look at Jehovah Witness. Sie zeugen Jehovas Amen. You know they have argument, but they don't have Christ. Sie haben Argumente, aber nicht Christus. They will argue that Jesus is not God. Sie werden argumentieren, dass Jesus Gott ist. Praise the Lord. Amen. You know, they heard about a denomination that with that you know they believe that Jesus Christ and Satan, their brothers. Ich hab von einer Lehre gehört, die prägt, dass Jesus und Satan Brüder sind. Jesus Christ is the creator. Jesus Christus ist der Schöpfer. Lucifer, okay, thank you. Okay. You know, Lucifer was created. Lucifer wurde erschaffen. By Jesus Christ. Von Jesus. Amen. Amen. They are not brothers. Das sind keine Brüder. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The lies of Satan everywhere. Des Satans überall. Don't follow religion. Folge nicht Religion. Follow Christ. Folge Christus. Don't believe religion. Glaube believe nicht Religion. Christ. Christ is not religion. Christus ist nicht Religion. And we always tell people I don't have any ich sage religion. Leute immer, ich habe keine Religion. And I'm so happy Und when ich bin I can say it to dankbar people. Dafür, dass ich das nicht habe, dass I ich have sagen Jesus kann, Christ. Dass ich Jesus Christus habe. We just read that he grieved. He's a person. Wir haben gerade gelesen, er ist eine Person. Amen. Amen. We just read that he was provoked. Dass er provoziert war. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. verse 9. He said, there remained therefore a rest to the people of God. For he that is entered into his rest, he also has saved from his own work, as God did from his. You see it. Mm-hmm. If you can believe him, it's over with work. Wenn du an ihn glaubst, ist es vorbei mit deinen Werken. That's why, you know, work. If you are working, wenn du Werke if you are worried, you are working. Wenn du dir Sorgen machst, arbeitest du. If you are in fear, you are working. Wenn du in Angst lebst, arbeitest du. Praise the Lord. Amen. You believe, that's how you stop working. Wir glauben und so hören wir auf zu arbeiten. No matter how difficult it is, believing. Egal wie schwierig es ist. You have the Holy Spirit. Wir haben den Heiligen Geist. Invite him. Lade ihn ein. Amen. Amen. Invite him. Lade ihn ein. Amen. For he that is entered into his rest, he also has ceased from his own work, as God did his. He wants you to stop working. Er will, dass du aufhörst zu arbeiten. Because he has worked for Denn you. Er hat für uns gearbeitet. He worked for you. Er hat für dich gearbeitet. You don't work. Wir arbeiten nicht. And that's why, you know, he warned us against this fear. Er hat uns gewarnt vor dieser Furcht. Fear of worry. Diese Sorgen. Worry, you know. Praise the Lord. Hallelujah. We go there later. Then in verse 11, it says, let us labor. He said, let us labor. The only labor that we have today. It's not labor to have your salary. It's not work hard to pay all your bills. It's a labor to believe. Is somebody getting it? He did not say labor to buy a house. Labor to believe Christ that you already have a house. Arbeiten, glauben, he should be your house. Er ist dein Haus. He did not say labor to train the children. Soll nicht darum arbeiten, unsere Kinder zu erziehen. Labor to believe he is the one that is in charge of zu the glauben, children and not er you. Derjenige ist, der verantwortlich ist für deine Kinder und nicht du. Parents are caretakers. Eltern sind einfach the real father to your children, to that child should be Jesus Christ. Der wahre Vater ist Jesus Christus. The real mother, the only mother they have should die be Christ. Mutter ist Jesus Christus. You better handle them to Christ. Übergebe deine Kinder lieber Christus. Amen. Amen. It's going to be Christ or Satan. Weil es wird entweder Christus oder Teufel their true sein, father, weil true der ihr wahrer Vater ist oder ihre wahre Mutter ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He said, let us labor, labor to believe him. Wir sollen arbeiten, ihm zu glauben. In the midst of pain, labor to believe him that you are already healed. Von Schmerzen sollen wir glauben, dass wir schon geheilt sind. Just like he told, you know, Thomas. Genauso wie es Thomas in John 20. Hat, in Johannes 20. Blessed are those that have not seen, but yet believe. Gesegnet sind die, die glauben, aber ohne gesehen zu haben. Upon the pain they believe, they are already healed. Obwohl sie so viele Schmerzen haben, glaubst du, dass du gesegnet bist. Praise the Lord. Glaubst du, dass du geheilt bist. They have not seen it. Sie haben es noch nicht gesehen. They cannot show it to anybody. Sie können es niemandem beweisen. But they believe. Aber sie glauben. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people believe in Corona today, though they cannot see it with their physical eye. I love this Corona. You know why? It helps us to know that there's a spiritual world. Corona hilft uns zu realisieren, dass es eine geistliche Welt. We teach you will know that there is the spiritual world. You know, people some don't believe that there is the spiritual world. Menschen glauben nicht, dass es eine geistliche Welt gibt. Amen. Yeah. That they believe that it's only what you can see that that is what is real. Sie glauben nur daran, an das, was sie sehen können. That you cannot see does that that does not mean it's not there. Nur weil du etwas nicht sehen kannst, heißt es nicht, dass es existiert. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Let us labor, therefore, to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Praise the Lord. Amen. Labor to enter into this rest. Arbeite daran, in seine Ruhe einzugehen. Labor. Labor to believe is over. Sei eifrig daran, bestrebt, dass es vorbei ist. You know, this labor, people think that it's so easy. Menschen denken, dass es einfach ist. Actually, it's impossible. Eigentlich ist es unmöglich. To be able to believe. Zu glauben. That you are, that you have victory already. Dass du den Sieg schon hast. And that's why people cannot believe they are already in heaven if you are, if they are saved. Und deswegen glauben manche, dass sie noch nicht im Himmel sind. You know, because for them it's all about what they see. Denn für sie zählt nur das, was sie sehen. Amen. Amen. I'm in heaven, I'm poor. Ich bin im Himmel, aber ich bin arm. I'm in heaven, I have problems everywhere. Ich soll im Himmel sein, aber ich habe überall Probleme. You know why you cannot believe it? Weißt du, warum du nicht glauben Because you continue to walk by sight. Weil du bei der Sicht lebst. You walk in the spirit. Wir sollten in den Geist leben. Praise the Lord. The, you know, the fear the Lord wants us to fear. Gott möchte, dass wir Furcht haben. The fear of not resting on Him. Dass wir dass wir Angst haben, uns nicht auf ihn auszuruhen. To be worried. Uns sich Sorgen zu machen. It is opposite faith. Ist das Gegenteil von Glaube. You cannot have the two at the same time. Du kannst nicht glauben und dir gleichzeitig Sorgen machen. Fear of working. Die Angst vor Arbeit, zum Arbeiten. What Christ called work. Das, was Christus Arbeiten nennt. It is worry and fear. Jesus warned us against them. Jesus warnt uns. Against worry and fear. Vor Angst und Sorgen haben. Praise the Lord. He said, take no thought of tomorrow. Er sagt, sonst it's warning you against machen. Fear. Er sagt, sonst keine Sorgen what I'm going to have, what I'm going to feed. You know what was I'm going to eat. Was ich essen werde, was will there be food? You know, the worry they have in Nigeria is different from the worry they have here. Die Angst, die Menschen in Nigeria haben, ist anders als die Angst, die Menschen hier in Europa haben. You know, in Africa today, they don't even worry about Corona. In Afrika macht sich keiner Sorgen um Corona. But here, aber hier is the greatest news today. Geht's nur noch darum. But in, you know, in Africa, the worry is about food. Aber in Afrika machen sich Menschen Sorgen um Hunger. Amen. What to eat, what to drink. Was sie essen oder trinken sollen. But you know, Jesus said, take no thought. Aber of Jesus tomorrow. Sagt, macht euch keine Sorgen. Take no thought of what to eat, what to wear, what, you know, all those things. He warned us against it. Macht euch keine Sorgen. Er warnt uns davor, uns Sorgen zu machen. Praise the Lord. Amen. If you can remember the birth of Christ, it will help you to get out of fear. Wenn du dich an die Geburt von Jesus Christus erinnern kannst, es wird dir helfen, aus dieser Angst rauszukommen. Praise the Lord. Again, if the old could even do little. Wenn das Alte so wenig machen konnte. What about the new? Was ist dann mit dem Neuen? They could not remember the old. Sie konnten sich damals nicht erinnern an Christus. If he can provoke Christ, wenn das schon Christus hat, if he can provoke the true God, wenn das den wahren Gott provoziert hat, how much more the new? Wie viel dann jetzt? If we cannot remember Christ today, wenn wir uns heute nicht, his birth, nicht an seinen Tod, amen, an seine Geburt erinnern können, his birth should be every day for us. Seine Geburt sollte jeden Tag für uns sein. It is like grace and law. So wie Gnade und Gesetz. Amen. Amen. The great is like grace and law. Let me just use it as a little bit of an example. Go to Hebrew 10. Hebrew 10. It is like grace and law. Es ist wie Gnade und Gesetz. Praise the Lord. Verse 28 and 29. He said, he that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses. He that despised Moses' law, the old, died under two or three witnesses. Amen. Amen. Verse 29. Of how much more, how much so punishment, suppose ye shall he be taught worthy, who have trodden underfoot the Son of God, and accounted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and have done despise unto the Spirit of grace. Praise the Lord. He wants us He doesn't want us to forget anything about him. Er möchte nicht, dass wir irgendetwas von ihm vergessen. Don't forget anything about Christ. Wir sollen nichts über Christus vergessen. Amen. Amen. You know, the Bible talks about Holy Communion. In der Bibel geht es um die Heilige Kommunion. You know, Holy Communion. People take it in the church today. Leute nehmen diese Heilige Kommunion. Thinking that it's just bread and wine. Und denken, es geht nur um Brot und Wein. Das so schmeckt. It's lecker. It's sweet. Es schmeckt. Amen. You know, it's not the flesh, it's the spirit. Aber es geht nicht um das Fleisch, sondern um den Geist. It's you know, remember his death. Sich an seine remember his death. Sich an seinen Tod erinnern. Remember his finished work. Sich an sein fertiges Werk erinnern. It's not remember to eat bread or wine. Nicht sich daran erinnern, Brot und Wein zu trinken. Und zu Amen. Essen. Amen. Amen. The Bible talks about Holy Communion. Bibel spricht über eine heilige Kommunion. Praise the Lord. Hallelujah. It is about don't forget Jesus Christ. Es geht darum, sich nicht Jesus Christus zu vergessen. Don't forget anything about him. Nichts über ihn zu vergessen. His birth. Seine Geburt. How he was conceived. Wie er gezeugt wurde. Remember how he was conceived. Erinnert schon, wie er hingekommen ist. And that is how we also conceived in our spiritual bed. So sind wir auch hier hingekommen in das Königreich Gottes. That's how we are also. You know how he was conceived. That is how we are conceived. Genauso to be born again today. Durch das Wort entstanden sind wir durch das Wort entstanden, durch den Geist. You know Christ's word walk. Christ's kingdom work by conception. Das Königreich von Christus funktioniert durch. You have to be pregnant. Entstehung. Du musst Amen. Schwanger sein. And even in the natural world, you have to be pregnant. Selbst in der natürlichen Welt muss jemand schwanger sein. Until you are pregnant, you cannot give birth. Wenn wir schwanger sind, erst dann können wir gebären. And that is why you have to be pregnant. You allow the Holy Ghost to help you in that conception. Deswegen müssen wir zulassen, der Heilige Geist uns. I don't know if somebody's getting it. Bei dieser Geburt. Whatever we desire from Christ, was immer wir von Christus work wünschen, by conception. Er funktioniert durch durch diese Empfängnis. Whatever you desire from Him, was immer wir von uns wollen, Amen. Von ihm wollen. You know they are come out by conception. Es kommt durch diese Empfängnis. Mm. The Holy Spirit is the power behind everything in Christ's world. Der Heilige Geist ist die Kraft von allem in der Welt. Amen. Amen. His birth, for example. Seine Geburt zum Beispiel. That we are talking about right now. Über die wir gerade sprechen. The Holy Spirit prophesied the coming of Jesus Christ. Der Heilige Geist hat das Kommen von Christus hervorgesehen. He foretold the birth of Jesus. Hervorgesagt. Amen. Go to Luke. Quickly go to Luke 1. Please. Lukas 1. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jennifer will help us to read. Amen. Amen. Luke 1. Lukas 1. From verse 39. Okay, help us to read just 39 and 40. 39 und 40. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihren Leib. Und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Praise the Lord. Amen. And Mary arose in those days and went into the hill country with haste into a city of Judah and entered into the house of Zachariah and saluted Elizabeth, verse 40, then verse 41. And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb. And Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Praise the Lord. Hallelujah. And she spoke out with a loud voice. Not with a... With a loud voice. Very loud. Laute Stimme hat sie es gesagt. And that's why, you know... Amen. Amen. Some people don't like that loud voice. Heute mögen diese laute Stimme nicht. Amen. Mm. I said, blessed art thou among women. And blessed is the fruit of your womb. And whence is this to me that the mother of my Lord should come to me? For lo, as soon as the voice of your salutation sounded in my ear. The babe lived in my womb for joy. Verse 45. And blessed is she that believe, for there shall be a performance of those things which we are told her from the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. You know how the prophets, they are prophesied. Alle Propheten haben prophezeit, the coming of Christ. Dass Christus kommt. They prophesied the birth of Christ. Sie haben die Geburt von Christus hervorgesehen. You know, God walk. That's why our words. Unsere Worte. You are kings. Wir sind Könige. And once you speak, it becomes law. Wird es zum Gesetz. And that's why you have to be careful of what you speak. Wir müssen aufpassen, was wir sprechen. Don't curse your children. Wir sollen unsere Kinder nicht verfluchen. Don't curse things. Verfluche Dinge nicht. Is somebody getting it? You only curse Satan. Wir verfluchen nur den Teufel. Amen. Amen. You don't curse. You know, once you release it, Dinge it becomes law. Wird es zum Gesetz. You know, everywhere you are, there are demons, there are angels of God. Dämonen und Engel Gottes. Amen. What you release is going to, yeah, one is going to pick it. Einer davon wird es nehmen. Is somebody getting it? You are going to feed one of them, demons or angels of God. Mit dem, was wir sagen, füttern. Amen. Mm-hmm. And they are going to walk on what you speak. Wir werden mit dem arbeiten, was wir sprechen. Praise the Lord. Hallelujah. If you look at, let me go here. Look at from verse 29. Let me cut it short. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 29. And when she was. And when she saw him, 28 will be better. And the angel came unto her and said, Hail thou highly favored, and the Lord is with thee, blessed art thou among women. Mary was favored. Maria war begünstigt. Just like you and me, we are favored. Wie du und ich, wir sind begünstigt. You are favored to have Christ. Wir sind begnadigt, Christus zu haben. Amen. Amen. Mary is not greater than you. Maria ist nicht größer als du. He was under the grace of God. Sie war auch unter der Gnade Gottes. Amen. Amen. No one, God, no, God cannot work in anyone except under grace. Gott kann nur mit Menschen arbeiten, wenn durch seine Gnade. She was not favored because she was a virgin. Sie war nicht begnadigt, weil sie eine Jungfrau war. She was not the only virgin. Sie war nicht die einzige in Jungfrau that city. In dieser Stadt. Amen. Amen. Praise the Lord. verse 29. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. Verse 13. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. That is grace. That's Gnade. You have found favor with God. Du hast Gnade bei Gott gefunden. And behold, thou shalt conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. You are going to name this child Jesus. Du wirst dieses Kind Jesus nennen. Amen. Mm-hmm. The body is going to be named Jesus. Der Körper wird Jesus genannt. But the inside is Christ. Aber das Innere ist Christus. Is you know Christ named the inside. Christus hat das Innere. God Himself benannt. Named the inside. Gott hat das Innere benannt. Mary, you are going to name the outside, the body. Maria wird das Äußere Jesus nennen. It's like you know, if I give you a gift today, wenn ich dir ein Geschenk gebe, and I wrap it in a carton, und ich es einpacke in einer the Schachtel, the carton is not the true gift. Ist diese Schachtel nicht das wahre Geschenk? The true gift is inside the carton. Ist in dem Karton. You know, the carton, you are going, to pieces it du and throw it away. Sogar wegschmeißen, den Karton. Amen. Mm-hmm. The wrapping sheet, you are going to destroy it. Oder auch die, das Geschenkpapier, throw it away. Vielleicht auch wegschmeißen. But the real gift is inside. Aber das wahre Geschenk ist innen drin. Jesus is not the real gift. Jesus ist nicht das wahre Geschenk. The real gift is Christ. Das wahre Geschenk ist Jesus Christus. A lot see Jesus, they never see Christ. Jesus, viele Leute suchen Jesus, aber nicht Christus. And that's why there is no salvation in churches today. Deswegen ist keine Errettung in vielen Gemeinden. Because it's all about outside and not inside. Weil es um das Äußere geht und nicht um das Innere. The inside need to be revealed by the Holy Spirit. Das Innere muss offenbart werden durch den Heiligen Geist. You know, if you pass through this house, and you say you know this house, und sagst, du kennst dieses you really know this house. Kennst du das Haus wirklich? Until you come inside here, you don't even know this house. Erst wenn du hier reingekommen bist, kennst du das Haus. That you know outside does not mean you know inside. Nur weil du die Hausfront kennst, so also is Jesus and Christ. Heißt es nicht, dass du das Innere vom Haus kennst. Genauso so ist mit Jesus und Christus. That's why Jesus called. We call it mystery. Deswegen hat Jesus gesagt, es ist ein Geheimnis. The mystery is something that is to be revealed. Es ist etwas, was offenbart werden. If you can remember the transfiguration. Wenn wir uns an die Verklärung erinnern. When Jesus revealed the inside to the disciples. Jesus sein Inneres den Jüngern offenbart hat. Praise the Lord. Halleluja. You know the disciple that said, "Show me the Father." Die Jünger, die immer gesagt haben, zeig uns den Vater. You know, when he now, when they now, they could not see the inside. Don't need to say, "Show me the Father," because they have seen the Father. Als sie dann das Innere von ihm gesehen haben, hat keiner mehr um den Vater gebeten. If you are still outside, you will say, "Show me the Father." Wenn du immer noch draußen lebst, wirst du immer noch darum bitten, den Vater zu sehen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Please, if you have questions, you will ask Fragen later. Amen. Amen. Amen. Amen. Verse 32. He shall be great. He shall be great. Look at verse 31 again. 31. Let me go to 31 again. Amen. And behold, thou shalt conceive in your womb and bring forth a son. Amen. Amen. And shall call his name Jesus. Jesus, you know, he is the son of God and he's the son of man. Jesus says Menschensohn und der Sohn Gottes. He used two terms to describe himself. Er hat zwei Begriffe genannt, um sich zu beschreiben. Amen. Amen. The son of God and the son of man. Und der Sohn Gottes. He's talking about the outside and the inside. Es geht um das Äußere und das Innere. Amen. Amen. Mm. Please know the difference between the child and the son. Unterschied zwischen Kind und Sohn. Not the difference between the body and the inside. Und das Innere. Mary is the mother of Jesus. Maria ist die Mutter von Jesus. But not the mother of Christ. Aber nicht die Mutter von Christus. Amen. I don't know if somebody's getting it. Praise the Lord. Halleluja. Just like you and me today. Genau wie du und ich. The body is not you. Unser Körper ist nicht das, was wir and that's why whatever is outside is not you. Ist, was immer da draußen the ist, true you is das your spirit. Wir sind, ist unser the Geist. Part of you that is not der Christ. Ist der Christus ist. Learn to see yourself in Christ. Lernt euch in Christus zu sehen. Amen. Amen. Verse 32. He shall be great and shall be called the son of the highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Amen. Amen. Verse 33. And he shall reign over his house over the house of Jacob forever. And of his kingdom there shall be no end. There is no end to the kingdom of Christ. Es gibt ein Ende für dieses Königreich. You know, two kingdoms on earth. Zwei Königreiche auf Erden. The natural kingdom and Christ's kingdom. Das natürliche Königreich und das Königreich von Christus. A kingdom is not a religion. Ein Königreich ist keine Religion. United kingdom is not a religion, it's a country. Das Vereinigte Königreich ist keine Religion, sondern ein Land. So also the kingdom of heaven is not a religion. Genau, das Königreich des Himmels keine Religion. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Jesus did not come with religion. Jesus kam nicht mit Religion. He came with the kingdom of heaven. Er kam mit dem Königreich des Himmels. Amen. A king. Der König. The royal family. Die königliche Familie. Amen. Amen. And the kingdom. Und das Königreich. We are born into the kingdom. Wir sind in sein Königreich. The kingdom of heaven. Königreich des Himmels. And that's where you belong. Und dahin gehören wir. Where Satan cannot control. Wo der Teufel nicht kontrollieren kann. You better believe that. Und das müssen wir if you are saved. Wenn wir errettet sind. Amen. Amen. If not, the prince of darkness The prince of ignorance will still kill and destroy. Wird dieser Fürst der Ignoranz, der Dunkelheit uns zerstören? You know that we are saved does not threaten him. Dass wir errettet sind, das macht ihm keine Angst. But don't know the truth. That's where he will never. He will fight. Aber wenn wir die Wahrheit kennen, das macht ihn Angst. That's why for God's children to have victory today. Dass Kinder Gottes Angst because, Sieg haben heute. Amen. Mm-hmm. He fights. Er kämpft. That is always a loser. Aber er ist immer ein Verlierer. In verse 34. 34. Verse 33 again, please. He said, the kingdom, there is no end. The kingdom of this world, after you died, that is the end. In seinem Königreich gibt es kein Ende, aber dieses Königreich endet, sobald du stirbst. The kingdom of this world, once you die, is over. Das Königreich dieser Welt, wenn du stirbst, ist vorbei. But the kingdom of Christ, once you die, you continue with his kingdom from here. Mit seinem Königreich. You are going to continue, there is no end, no death can stop it. Kein Tod kann das aufhalten. That you are a son of God, no death can stop it. Ein Sohn Gottes und kein Tod kann das somebody getting aufhalten. Something? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 34. 34. They said Mary unto the angel, how shall this be? Be careful of what you ask the Lord. How is this going to work? Wie wird das passieren? It's a good question. Wie wird das funktionieren? Das if not, the Lord will shut up his mouth. Weil sonst hätte der Herr vielleicht ihren Mund verschlossen. Amen. Amen. How is this going to happen? Wie wird das passieren? Is it natural or supernatural? Wird es natürlich oder übernatürlich? Am I going to sleep with somebody? Ich mit jemandem schlafen müssen? I don't even know. How is it going to happen? And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee. The conception is going to be through the Holy Ghost. Die Empfängnis passiert durch den Heiligen Geist und nicht durch Menschen. You know, that is how your victory is today. So ist auch mit unserem Erfolg. It's not by flesh and blood. Es ist nicht durch Fleisch und Blut. Amen. Amen. And we always want to do, you know, we always plan of, our plan is always of flesh and blood. Aber unser Plan ist immer Fleisch und Blut. You will miss him. Dann werden wir ihn verpassen. Are you getting it? Mm-hmm. I want to know what he prepared for you is never of flesh and blood. Was er für uns vorbereitet hat, ist niemals Fleisch und Blut. Remember Moses. Mose beispielsweise. With Pharaoh. Und der Pharao. That was not flesh and blood. Das war nicht Fleisch und Blut. Anywhere he is involved, no flesh can do the job. Kein Fleisch kann das Werk vollbringen. If you are in the flesh, you will fail. Wenn wir versagen. Amen. Mary said, how is this going to work? Aber gesagt, wie soll das funktionieren? Is it natural or supernatural? Natürlich oder übernatürlich? All your victory, the ways, they are never natural. They are supernatural ways. Natürlich und übernatürlich. Amen. And the world by believing, as you believe in him, that you have him already. Glauben, dass wir ihn schon haben. Praise the Lord. Hallelujah. I will read it to 36. Amen. Mm-hmm. And the angel answered, verse 35, and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing, we shall be born of thee. Well, you know, whatever the Lord gives you, they are holy things. It's heilig. Whatever, they are holy things. It's heilig. Now, to see them holy things, your husband, your wife, your children, they are holy things. Alles, was and that's why you don't curse them, you bless them. So segnen deswegen und nicht verfluchen. All your properties, all see them as holy things. Als heilige, don't curse them, bless them. Es nicht, sondern segne es. Jesus had two fish. Jesus hat zwei Fische und it did not cost und er hat es nicht verflucht. You know, our handy is not good, we will curse it. Wenn unser Handy komisch sich verhält, dann fangen wir an unser Handy. Our car is giving problem, we will curse it. Wenn unser Auto Fax macht, fangen wir an es zu verfluchen. Our children are misbehaving, we curse it. Wenn unsere Kinder sich falsch verhalten, fangen wir an zu verfluchen. Aber wir sollen Dinge segnen, wir sollen Menschen segnen. You know God. He saw darkness, he pronounced light. Gott hat die Dunkelheit gesehen und hat Licht gesprochen. No, you are seeing what she is not. You are seeing something else, but you pronounce life. Aber wenn du was anderes siehst, sprichst du dennoch Leben. You don't curse children, you don't curse people. Kinder nicht und Menschen nicht. Praise the Lord. Yeah. Is somebody getting something here? Yeah. Verse 36. And behold, your cousin, Elizabeth, she had also conceived a son. You know, it's not because he's her cousin. Und zwar nicht, weil sie ihre Cousine waren. Praise the Lord. But they were cousins. Sie waren Cousinen. That's the family. I love that family. Amen. I love family that belong to Christ. They are my family. Das ist meine Familie. The family of Christ, they are my family. Eine Familie von Christus. I don't follow Familie. Flesh, I follow ich folge Christ. Nicht dem Fleisch, ich folge Christus. Amen. Amen. That's what makes me even different from you. Und das macht mich anders als a lot of us, we are still full of the flesh. Sind aber immer noch voll vom Fleisch. And it will never help us. Und das wird uns nicht vorangehen. Amen. Amen. You better allow it to be Christ. Lass sie, dass es Christus ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Every prophet, they prophesy the coming of Jesus. Jeder Prophet hat das Kommen von Christus vorhergesehen. The Spirit, the Bible said that the Spirit of God was upon them. Wie gesagt, and the professor. Dass der Geist Gottes über ihnen war und sie deswegen das Kommen von Jesus hervorgesehen haben. The Spirit was the one, the Holy Spirit was the one who began to tell us that Christ was coming. Der Heilige Geist war derjenige, der uns gesagt hat, dass Christus kommt. From the beginning to the end. Von Anfang an bis zum Ende. This is Holy Spirit. Das ist der gleiche Heilige Geist. Conceived Jesus. Der Jesus in the womb of Mary. Die Empfängnis von Jesus gebracht hat. He did all the conception. Er hat diese Empfängnis gebracht. And that's how we also conceive our victory today. Und so empfangen wir auch unseren Sieg heute. We conceive our victory. Wir empfangen unseren Sieg. Until you conceive, you cannot give birth. Und wir erst nach der Empfängnis können wir gebären. Praise the Lord. Hallelujah. If Christ reveals something to you, wenn you are pregnant. Offenbart, sind wir schwanger. If you don't know, he revealed Moses. He revealed, let me say Joseph. Er hat, he revealed something to Joseph in the dream. Offenbart. You know, Joseph became pregnant. Und Josef wurde sozusagen schwanger. He took years. Upon years. Jahre. You know, that does the, you know, everything was not bread and butter for him. Das manifestiert hat. He was sold. Und sein Leben war kein Ponyhof, sondern er wurde verkauft. He was thrown into prison. Er wurde ins Gefängnis geschmissen. But that could not stop the pregnancy. Aber das hat diese Schwangerschaft nicht aufgehalten. That could not stop the birth. Das hat diese Geburt nicht aufgehalten. That he could not, you know, that birth must be. Geburt. Praise the Lord. Passiert. If you keep on believing, no one can. No. There cannot be a tribe. Niemand diese Geburt abtreiben. You will not have miscarriage. You know how miscarriage comes. Wisst ihr, wie diese Abtreibung kommt? If you start believing. Wenn wir aufhören zu glauben. And start doubting. Und anfangen zu zweifeln. Amen. Dann fangen wir an zu singen. Praise the Lord. Amen. If Christ reveals something to you, you are pregnant. Wenn Christus etwas offenbart, sind wir schwanger. If you also plant seed into your heart, you are pregnant. In unser Herz pflanzen, sind wir schwanger. Remember Mark 4. Let's go to this. Mark 4. Markus, we can go there. What's the time? Praise the Lord. Amen. Amen. Mark 4. Praise the Lord. Amen. Mark 4. We'll quickly read from 26 to 29. And it says, so is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground. If you cast seed into the ground is pregnant. Wenn wir Samen in den Boden tun, dann ist der Boden schwanger. I don't know, is somebody getting it? The ground is pregnant. Der Boden ist schwanger. If you cast the truth into your heart, you are pregnant. Wenn wir die Wahrheit in unser Herz pflanzen, sind wir schwanger. He said, and also sleep and rise night and day, just like a pregnant woman. Amen. Schwanger und Frau. And the seed should spring and grow up. He knoweth not how. For the air bringeth forth food of herself. First the blade, then the ear. After that, the full corn in the ear. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The harvest. Harvest means birth. Diese Ernte bedeutet Geburt. You conceive and give birth. Wir empfangen und gebären. It might take 9 months. Vielleicht braucht es 9 Monate. You know, some take 3 years. Ein paar sogar 3 Jahre. Amen. Praise the Lord. Yeah. The child will just turn to Opa in the womb. And Oma. Amen. Okay. Ah, yes, In Nigeria, yeah, somebody was pregnant for 3 years. Nine. Ah, okay. Praise the Lord. Amen. Naturally, it's not normal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, our pregnancy can take years. Unsere Schwangerschaft kann Jahre brauchen. Amen. Harvest is birth, giving birth. Diese Ernte ist gebären. People also conceive evil. Aber Leute können auch das Böse. Amen. Empfangen. You conceive evil. Go to the book of James. Quickly go there. James 1. Praise the Lord. Hallelujah. You conceive. Until you conceive, you don't give birth. Ernten wir empfangen, gebären wir. You better be pregnant. Sie sollten wir schwanger pregnant werden. Of Jesus Christ. Jesus Christus. All your victory is Christ. All unser Sieg ist Christus. Yes. Amen. James 1, verse 12 to 13. 12 bis 13. Amen. Amen. James 1, 12, from 12. Blessed is the man that endureth temptation. Blessed is the man that endureth temptation. Satan fight you in different ways. There are reasons why he come to fight you. God never fight himself. Jesus says, city, you know, a family divided against itself cannot stand. Hier sagt eine Familie, die gegeneinander steht. Nee, ein Königreich, was in sich selbst geteilt ist, kann nicht standhaft bleiben. You know, a kingdom that fight against a kingdom cannot stand. Gegen sich selbst kämpft, God never fight against himself. If he gives you revelation, he will not fight against that revelation. Nicht gegen diese Offenbarung. Do you remember, you know, because of the abundant revelation in the life of Paul. Wegen dieser vielzähligen Offenbarung bei Paulus in seinem Leben. In the book of Corinthians. Amen. And you know, there was a lot of fight. Gab es viele Anfechtungen. Amen. Was, that fight was not coming from God. Also die Anfechtung kam nicht von Gott. But from Satan. War vom Teufel. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. This is the man that endured temptation. Jakobus 1, 12. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord has promised to them that love him. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Joseph was one of those people. Joseph war einer dieser Leute, that received the crown. Die diese Krone empfangen hat. Amen. Amen. Even going to prison could not stop him from believing the true God. Hat nicht dafür gesorgt, dass er be sold by his family. Verkauft von seiner eigenen Familie. Whatever people do to you will not make you to stop loving Christ. Wird nicht dich davon abhalten, Christus. Amen. Amen. You know, I'm going to offend you. Ihr wisst, ich werde euch provozieren. If you are here because of me, wenn ihr wegen mir hier seid, I'm going to offend you. Werde ich euch irgendwann provozieren. And that is why it's so good if you are here because deswegen of Christ. Deswegen ist gut, wenn ihr hier seid wegen Christus. It's only Christ that will not offend you. Wird euch nicht provozieren. Amen. Amen. If you are here because of a brother, a sister, it's a matter of time you are going to stop. Es ist eine Frage der Zeit, bis ihr aufhört. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 13. 13. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil. Neither tempted he any man. He cannot tempt you with what he called evil. Er kann dich nicht mit dem versuchen, was er bösartig nennt. Not what this world called evil. Nicht mit dem, was diese Welt bösartig nennt. But every man is tempted when he is drawn. Jenny, help us to read verse 14. Jennifer or Jenny? Jennifer. Because he was not looking at the Bible. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Praise the Lord. Hallelujah. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Verse 15. Then when lust has conceived, you see it there. He said, lust, conceive. Wenn die Begierde empfangen. Your heart is a womb. Dein Herz ist ein Schoß. You are going to conceive something and you are going to give birth to something. Du wirst etwas gebären. It's either you conceive Christ. Entweder empfängst du Christus. Or you conceive. Yes, you conceive evil. Oder das Böse. For somebody to be able to kill, for Cain to be able to kill Abel. Cain conceived. He was pregnant of evil. Und dadurch, dass beispielsweise Cain getötet hat, das hat gezeigt, dass sein Herz schon das Böse empfangen hat und er deswegen schwanger war mit dem Bösen und das Böse ausgetragen hat, nämlich seinen Bruder zu töten. Our womb. You know, our heart is our womb. Unser Herz ist unser Schoß. The when lust has conceived, it bringeth forth sin. Praise the Lord. Hallelujah. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 15 says, you conceived evil. Amen. Praise the Lord. Christmas should be a reminder of Christ. Sollen wir uns an Christus erinnern. That we teach our children. Und das sollten wir unseren Kindern weitergeben. He wants us to teach them so much. Er will, dass wir ihnen so viel weitergeben. Amen. Amen. Quickly go to Deuteronomy 4, please. 5. Mose 4. Deuteronomy 4. Amen. Mose 4. Praise the Lord. Hallelujah. Deuteronomy 4, 7 to 10. Quickly Mose read 4. Let the children know that Christmas is celebrating Christ. Wir müssen den Kindern not about klar machen, present. Dass es darum geht, Christus zu feiern, nicht Geschenke. And not about food. Und nicht Essen. And not about everybody is at home. Nicht, dass jeder zu Hause ist. Not about holiday. Oder über, über Feiertage. Amen. Amen. Let me quickly go there. Amen. Amen. From 7. For one nation is there, so great. Who hath God so nigh unto them, as the Lord our God is in all things, that we call upon for him. Verse 8. And what nation is there so great, that hath statute and judgment so righteous as all the laws, which I said before you this day? Our world is a great world. Unser our nation is a great nation. Unser Land ist ein großes Land. Amen. Amen. It's talking about our nation here. Es geht hier um unser Land. The kingdom of heaven. Das Königreich des Himmels. It's a great kingdom. Es ist ein großartiges Königreich. Amen. Amen. Only take heed to yourself and keep your soul diligently, lest thou forget the things which your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life. But teach them your sons and your sons' sons. He said, you teach them, you teach your son and your son's son. Wir sollen es unseren Kindern weitergeben. It means he wants us to live long. Das heißt, er will, dass wir lange leben. Amen. Amen. You see your son, you see your son's son. Du sollst deine Söhne sehen, die Söhne deiner Söhne. Because if you cannot see them, you cannot even teach them. Wenn du sie nicht sehen kannst, he wants you to teach them. Er möchte, dass du sie teach them Christ. Lehrst Christus ihm weitergibt. So also in Deuteronomy 11. Quickly go there, please. 5. Mose 11. Amen. Mm-hmm. Verse 18 and 19. 18 and 19. And I fell down before. Okay, sorry. Praise the Lord. Amen. Verse 18 and 19. Therefore, 5. Mose. Shall you lay up these my words in your heart, in your soul, and bind them for a sign upon your head, your hand, that they may be a frontlet between your eyes. And you shall teach them, your children. Praise the Lord. Amen. What he wants you to teach them is not teach them schoolwork. 5. Mose 11, 18 und 19. Wir sollen ihnen Gottes Wort beibringen, nicht Schulaufgaben. No, we are so focused on education. Wir sind so fokussiert auf Bildung. We focus on Christ. Wir sollten mal fokussiert have the children to be focused on Christ. Kindern fokussiert zu sein auf Christus. Amen. Amen. And see how their life will be. Und dann sehen wir auch, wie ihr Leben so ist. That's how you give them to the Holy Ghost to so take control of. So gibst du dem Heiligen Amen. Geist, damit er sie erzieht. If you pursue your children with education, unsere Kinder mit Bildung jagen, Satan will lead their life and take control of their life. Kontrollieren. Amen. Amen. Verse 19, and you shall teach them, your children, speaking of them, when thou sittest in your house, And when thou walkest by the way, when thou lie down, and when thou rise up, praise the Lord. You let everything be Christ. Lässt du, dass alles Christus ist. You are not the one to take care of them. Du bist nicht derjenige, der auf sie aufpasst. You have a father bigger than you that can take care of them. Der besser auf sie aufpasst. No man can take care of children. Kein Mensch kann auf Kinder aufpassen. Look at the world today. Schau dir die Welt an. How they have been taking care of their children. Wie sie nothing is working. Kinder Acht gegeben haben und nichts funktioniert. Their children will take on and blow their head off. Ihre Kinder werden sich irgendwann gegen sie richten und Arme laufen. Praise the Lord. Hallelujah. No, this will help you to remember our previous message. Amen. Hilft uns auch, uns dann that you should train a child. Predigt zu erinnern, dass wir unsere Kinder erziehen sollen mit Christus. In Nigeria, you know we traveled to Nigeria. Wir sind nach Nigeria gereist dieses Jahr. And you know, we were watching one film. Wir haben uns eine Sendung angeschaut. Amen. The name is Ganga. Und die Sendung ist Ganga. You know, those in Nigeria that listen to the message, they will know what I'm talking about. Die Leute, die in Nigeria waren mit uns und da halt immer noch sind, werden wissen, wovon ich spreche. The Bible did not say we should not watch film. Bibel hat nicht gesagt, dass wir uns keine Filme anschauen. It did not say we should not watch drama. Dass wir uns keine Serien anschauen sollen. But connect Christ to everything. Also Christus mit allem verbinden. You know, two of us can be watching the same film. Wir zwei können die my heart is full of Christ. Mein Herz ist voll. Yours is full of religion or flesh. Voll von Religion oder Fleisch. We watch it with different eyes. Wir schauen uns das an mit unterschiedlichen I don't know if somebody is getting it. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when we were watching it in Nigeria, als wir uns diesen Film angeschaut haben, through it, I was preaching Christ to children. Habe ich dadurch immer zu den Kindern gepredigt. You know, this child, dieses Kind, she was just 8 years old. In dieser Sendung when war 8 Jahre alt. When the father died. Als ihr Vater verstorben. Well, before the father died. Bevor ihr Vater verstorben. The father really trained this child. Hat der Vater seine Tochter sehr gut erzogen. Amen. With everything that he could. Mit allem, was er konnte. And when the father now died, als der Vater dann verstorben, this child was not living with another family. Dieses Kind dann bei einer anderen Familie. But all the time, he always said, my papa said. Aber dieses Kind hat immer gesagt, mein Vater hat gesagt. If others are doing something, we always remember what his father said. Wenn andere Leute etwas anderes machen, erinnert sie sich an das, was ihr Vater gesagt hat. The little years that the father spent with her. Diese 8 Jahre, die der Vater mit ihr did verbracht not hat, depart from this little hat sie niemals vergessen. It was always there. Sie waren immer in ihrem Kopf. Everything. That was what was keeping this girl going. Mit sich getragen und das hat sie immer begleitet auf ihrem Weg. Praise the Lord. Hallelujah. Your child or a child. You know, that child might not be little. Und dieses Kind ist vielleicht kein Kleinkind. Your child might even be older than you. Dein Kind ist vielleicht sogar... Is somebody getting it? Ach so, okay. Dein Kind ist vielleicht älter als du. You know, Jesus even called us mother. Jesus hat uns sogar Mütter genannt. In Matthew 12. In Matthäus 12. He called you mother. Er hat uns Mütter genannt. Amen. Amen. He said, my mother. My brethren, they are those that listen to the gospel, that believe the true God. Glauben. They are my mother. They are meine Mütter. You know your. Meine Brüder. You know your child must not. Your child might even be older than you. Dein Kind ist vielleicht größer als du. That is your child. Älter als du und ist trotzdem dein Kind. Praise the Lord. Alleluia. Amen. The time has gone. What Christmas should be for us. Dass Weihnachten für uns sein soll. Should be about the spirit. Es soll um den Geist gehen. And not the flesh. Und nicht das Fleisch. It should remind us of somebody. It should remind us of our birth. Es sollte uns an unsere Geburt erinnern. It should remind us of our salvation. Es sollte uns an unsere Errettung erinnern. The birth of our salvation. Die Geburt unserer Errettung. Praise the Lord. Amen. He should remind us that he did not spare his own son. Und daran erinnert er seinen eigenen Sohn nicht verschont. Romans 8. Go to Romans 8. Römer 8. Praise the Lord. Amen. He did not spare his own son. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. You know, Romans 8, verse 31. 30 or 31. Let's go there. Romans 8. Let me see. Praise the Lord. Amen. Let me see. I was sicher. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8, verse 31. Römer 8. He said, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Verse 32. He that spared not his own son. He did not spare his own son. Christmas will remind us of that. Ein Weihnacht sollte uns daran erinnern. That his son was born. Dass der Sohn geboren worden ist, und nicht verstanden. But deliver him for us. For us all. How shall he not with him also freely give us all things? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Are you of little faith? Praise the Lord. Hallelujah. You know, heaven rejoiced when Jesus was born. Der Himmel hat sich gefreut, als Jesus geboren wurde. Amen. Amen. Heaven rejoiced when he was born. Der Himmel hat sich gefreut, als er geboren wurde. Heaven rejoiced over his birth. That's Luke 2. He said there was joy in heaven. Es gab Freude. The angels, they were singing, praising the Lord. Haben sie den Herrn gepriesen. Why? Wieso? The Spirit of God is now about to go into the heart of man. Im Herzen der Menschen jetzt ist. Amen. Amen. Because God is born. Weil Gott geboren ist. Christmas is the birth of another family. An Weihnachten geht es um die Geburt einer neuen Familie. It should remind you of a birth of another family for you. Die Geburt einer neuen Familie. That you now belong. Zu der du jetzt gehörst. That you now belong to. Amen. Amen. The birth of the family of Christ. That is Christmas. Amen. Amen. Christ's birth is the birth of God. Praise the Lord. Amen. Christ's birth is the birth of God. Amen. Die Geburt von Christus, die Geburt von Gott. You know, heaven reacted to this birth. Und der Himmel hat darauf reagiert. And his birth is not a baby was born. Seine Geburt ist nicht, dass ein it Baby is geboren God ist, is born. Sondern dass Gott geboren ist. Praise the Lord. Halleluja. And everything. We are going to stop. Amen. We continue on Wednesday. Please, your decision. Unsere Entscheidungen. Let it be Christ. Lass uns die Christus sind. Where and how to celebrate wie it. Und wo wir das feiern. Amen. Amen. Let Christ lead you. Dass du das Christus dich leitet. If it is in the midst of, you know, religious people, ob es inmitten von religiösen Menschen, make it Christ's issue. Lass du, dass es um Christus geht. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, imagine we are poor, we like to celebrate Christmas. Imagine we are Peter, we love to celebrate Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Where will they love to celebrate Christ? The birth of the family. That will help you to take decisions. It's not about the flesh. It's not about family gathered together. You gather together not in the name of Christ. It's destruction, it's death. Your gathering together is, should be to choose Christ. Unsere Versammlung sollte Christus sein. Praise the Lord. Halleluja. We stop here, please. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So please, if you have questions.